4. Hallo Gertrud. Es geht um unsere Fahrt nach Innsbruck. Mein Vorschlag, ich treffe dich am Bahnhof. Der Zug geht um 7:45. Ich bin spätestens um 7:30 vor dem Café in der Bahnhofshalle. Da warte ich auf dich, okay? Bis 7:30 oder 7:45 und Gruß. Johannes.